Vorwort. Dem ersten Doppelband der Marby-Runen-Bücherei folgte nun der zweite hier vorliegende Doppelband. Dieser Doppelband bringt in allgemeinverständlicher Form die wissenschaftliche Grundlage der Marby-Runen-Gymnastik. Weite Ausblicke und Einblicke in das Wesen des dynamischen Weltbildes, wie es unsere Vorfahren hatten und wie die neuere Zeit es sich wieder erringen wird, werden hier der aufmerksamen Leserin und dem tiefschürfenden Leser gegeben. Trotz der scheinbar breiten Behandlung des Gebietes konnte nur das Notwendigste gesagt werden. Das Gebiet der Radioaktivität und des Entstehens des Atoms behandelte ich dem Inhalt meiner öffentlichen Lichtbildervorträge in den Jahren 1924 bis 1931 in Deutschland wie im Auslande entsprechend, da meine Ansichten damals und auch heute noch maßgebend und wissenschaftlichen Forschungsergebnissen voraus und teilweise schon bestätigt sind. Meine Theorie über Atombildung ist deshalb so wichtig, weil sie auch endlich nachweisbar feste Grundlagen für eine neue, durchaus wissenschaftlich unanfechtbare Astrologie ergibt. Worauf die Runengymnastik sich gründet und welcher Erfolge sie fähig sein muss, das ist nicht zu ermessen und nicht zu begreifen, wenn man nicht weiß, mit welchen Kräften man arbeitet, wenn man nicht weiß, woher diese Kräfte kommen und was in ihnen sich auswirkt. Runengymnastik ist ein Arbeiten mit Kräften, die viel stärker und mächtiger sind als wie alles andere. Die Runenkräfte sind die Umweltkräfte selbst. Aus diesem Grunde bitte ich Leserinnen und Leser, besonders diesen Doppelband der Marby-Runen-Bücherei mehrmals und gründlich durchzuarbeiten. Das ist nicht nur lohnend, sondern auch notwendig, wie die nächsten Doppelbände, die eine Fülle des nie Gelesenen und außerordentlich Wichtiges bringen, zeigen werden. Bei allem Genuss aber, den die Leserinnen und die Leser der Marby-Runen-Bücherei haben, bitte ich nicht zu vergessen, dass alles das, was in diesen Büchern steht, heute und in Zukunft entscheidend ist für alle, die diese Bücher in die Hand bekommen, wie für die ganze Menschheit. Wissen ohne Anwendung ist tot. Wissen und Wirken, das ist Leben. Darum, weil die Anwendung der Runen erst am wichtigsten ist, wurde alles andere zurückgestellt, das mit der Betrachtung der Runen als Symbol, als Schriftzeichen und so weiter zusammenhängt. Darum erscheinen nach dem hier vorliegenden Buch nun zuerst eine Reihe weiterer Bände, die sich mit der Technik der Runengymnastik befassen. In später folgenden Bänden soll dann auch die kosmische, die astrologische, die heraldische Seite der Runen umso mehr behandelt werden. Der Verfasser.